Ich habe nachgedacht, doch ich verstehe es nicht. Warum nahmst du ihn, warum nahmst du nicht mich? Warum musste er schon sterben, weil er falsch gedacht hat? Weil er seine Fehler hatte, weil er etwas falsch gemacht hat? Weil seine Art zu leben für dich keine Lösung war? Weil das, was er getan hat, in deinen Augen böse war? Gab es keine andere Möglichkeit? Musste er unbedingt alleine jetzt da oben sein? Während wir hier unten sind, das heißt doch, du bist allmächtig, allgegenwärtig. Oder ist dein Menschenleben für dich nichts mehr wert? Ich kann es nicht verstehen, erklär's mir, erklär dich. Komm schon, wehr dich, bist du mit uns fertig? Passt du überhaupt noch auf? Können wir noch Hoffnung haben? Oder stehen wir im Wald, wenn wir nach Hoffnung fragen? Was ist der Grund, dass es plötzlich hier so kalt ist? Mir sind hier zu viele Bäume, nein, ich seh den Wald nicht. Hast du uns im Stich gelassen? Bist du überhaupt noch da? Oder bist du fort, weil es nicht mehr überschaubar war? Wie fällst du dein Urteil? Was bringt die Entscheidung? Er war so jung, warum war seine Zeit dumm? Du nimmst mir meinen Bruder weg, ist das dein gerechter Lohn? Deshalb bin ich jetzt für dich, so wie Judas für dein Sohn. Denn ich kann es nicht verstehen und das werde ich auch nie. Und in meinem Kopf spielt schon wieder diese Melodie. Er war mein Bruder, doch jetzt ist er weg. Auf dem Platz der großen Steine, 6 Meter unterm Dreck. Er war mein Bruder, doch die Erinnerung bleibt. Doch wenn die tiefe Wunde, die er hinterlassen hat, heilt. Er hat viel falsch gemacht, die Konsequenzen getragen. Deshalb musste ich schon einmal zu oft deinen Anzug tragen. Ich komm so oft es geht und so oft ich es ertragen kann. Doch vor deinem Grab zu stehen, ist als ob ich warte, Mann. Doch egal wie lange ich warte, du kommst einfach nicht zurück. Er musste viel zu früh gehen, Gott, das ist verrückt. Wenn ich nicht mehr kann, geh ich vor dem Grabstein in die Knie. Ich glaub, in meinem Kopf spielt für immer diese Melodie. Ja, früher war sie schlimmer, doch nach all diesen langen Jahren höre ich sie immer noch. Ja, ich höre sie immer noch. Sie geht nie mehr weg, denn sie steht für diesen Schmerz, der tief in den Gliedern steckt.